jetzt kein Moment, ja. Ich weiß halt, dass es einfach so auf Schlager steht. Und es gibt ja immer samstags in Chili die Karaoke-Bar. Und ich wollte halt fragen, ob die Christa sich dann mit dem zu treffen. Das ist nämlich erst das zweite Mal, dass wir das jetzt überhaupt sehen aus der Karaoke. Ja, können wir gerne machen. Und ja, es ist eine kleine Appetizer. Und sie sind natürlich alle, und natürlich auch alle Leute, die mitgemacht haben, alle Leute, die sie auch interviewt haben. Wir wurden ja einfach nur wir beide quasi ausgewählt für diese Geschichte. Hier ist es auch, ist jetzt auch neu für mich. Also alle Leute, die mitgemacht haben, sind dann zum Karaoke gekommen. Das steht in der Werderstraße. Kann man daran arbeiten, dann gibt es ein größeres Netzwerk, finde ich schön.